Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 25. Dezember 97. Ich bin zu Anfang dieser Woche mit einem starken Erbrechen und Durchfall befallen worden und fürchtete, ernstlich krank zu werden. Der Zufall ist aber glücklich vorübergegangen. Es ist, wie ich höre, ein epidemisches Übel in unseren Gegenden und hat also mit meiner übrigen Krankheit, wie es scheint, nichts zu tun. Indessen hat mir der Anfall den Kopf für die ganze Woche verdorben und einen Stillstand in meiner Tätigkeit verursacht, die ohnehin so oft unterbrochen wird. Gott gebe nur, dass ich wenigstens im nächsten Jahre mit dem Wallenstein fertig werde. Hätte ich 3 gesunde Monate, so sollte er vollendet sein, aber meine Unpässlichkeit, besonders die Schlaflosigkeiten, nehmen mir immer den 3. Tag und rauben meiner Arbeit die Suite, die so höchst nötig ist, um in einer Gleichförmigkeit der Stimmung zu bleiben. Ich habe lange nichts von euch gehört, schreibt mir doch bald wieder. Meine Kinder und Lottchen sind wohl. Von Humboldt habe ich seit 8 Wochen wieder keine Zeile. Wenn er nicht in Paris ist, so weiß ich nicht, wie ich ihm das lange Schweigen, das mich über sein Schicksal und seinen Aufenthalt so ungewiss lässt, vergeben soll. Goethe erwarte ich in 8 Tagen hier, wo er eine Zeit lang bleiben und wahrscheinlich den Faust vollenden wird. Es wird mir auch schwer werden, dir von dem Wallenstein nichts zu zeigen, bevor er fertig ist, besonders da ich vor dem Julius schwerlich hoffen kann, ihn zu endigen. Vielleicht sende ich dir die 2 ersten Akte und etwas von dem 3., wenn ich damit in Ordnung bin, denn diese erste Hälfte, welche fast ganz nur Exposition ist, bildet insofern ein eigenes Ganze. Das Übrige ist bloß die Entwicklung dessen, was hier gegeben ist. Adieu, herzlich umarmen wir euch alle. Dein Schiller.